Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Sitzung von der GÖA. 30.12.2013, letzte Sitzung für dieses Jahr. Ich wünsche an dieser Stelle allen Zuhörern schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trinkt nicht so viel und benehmt euch. Denkt dran, jeder ist Aushängeschild der Piraten, also fallt nicht auf. Wir haben gerade schon, weil ich verpennt habe, die Aufnahme anzumachen, wir sollen das mal ins Protokoll reinschreiben, die Tagesordnung genehmigt und auch das Sitzeprotokoll genehmigt. Ich habe gerade gefragt, ob es Mitglieder Zu- oder Abgänge gibt und da war großes Schweigen, also keine. Kommen wir zum nächsten Punkt. Bericht aus der Fraktion. Der Ingo hat nichts geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist auch seit den letzten Plenartagen nichts mehr los in der Fraktion, weil da alle im Urlaub sind. Beziehungsweise die, die da sind, arbeiten still und leise vor sich hin. Von daher können wir, wenn keiner von euch eine Anmerkung hat, zum den Teamberichten kommen. Presse, offene, geplante PMs. Nach meines Wissensstandes ist momentan keine geplant. Ich schaue nochmal ins letzte Protokoll. Da steht auch nichts drin, worauf wir achten müssen. Wir können noch ganz kurz festhalten. Weihnachten statt Angst war auf Bundesebene. Ob da was gekommen ist, habe ich jetzt nicht gesehen, aber in NRW ist halt nichts extra gemacht worden, weil hier keine groß organisierten Demos waren. Genauso haben wir auch keine ordentlich vorgefertigten Sachen für die Social Media bekommen, sondern das ging einfach ad hoc an dem Tag und wurde dann soweit geteilt, was der Bundesaccount geschrieben hat. Dann hatten wir TTIP, wo ein Video kommt. Von Bruno und Video von Joachim. Die Videos von Bruno sind jetzt zum Teil online. Kann man auf stopp mit einem pttip.wordpress.com finden. Dazu gab es auch einen Podcast vom Krähennest, aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte gerade sagen, was hat das denn jetzt mit den PMs zu tun? Nix, ich gehe das nur noch mal ganz kurz durch. Anti-Nazi- ich würde gern auch noch was zu der PM sagen, die wir gemacht haben. Welche meinst du jetzt? PM nach der Demo in Dortmund. Damit kommen wir zu dem Punkt Anti-Nazi-Demo in Dortmund, wo dann spätabends noch eine PM rausgegangen ist, weil das an dem Tag ein bisschen gedauert hat, bis die Infos da waren. Vaku, was möchtest du dazu sagen? Ich prangere an, dass diese PM an der AG quasi vorbeigeschrieben worden ist. In einem zusätzlich verschlüsselten Pad, was einem auch die Möglichkeit genommen hat, sich daran zu beteiligen, wenn man es zufällig gefunden hätte. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir sowas über die Mailingliste posten. Wenn man Angst hat, dass das zu viel Aufruhr gibt, finde ich das schade. Nichtsdestotrotz hätte man Lektoren vielleicht doch noch dann kontaktieren sollen, weil so richtig dolle finde ich die nämlich auch nicht. Sind Leute hier, die mitgeschrieben haben? Also ich war danach zu platt und habe da auch keinen Überblick, wie das gelaufen ist. Zum einen, das Pad war verschlüsselt, weil Stefan das angelegt hat. Der hat, glaube ich, am Anfang das so mitbekommen. War der überhaupt da? Ja, der ist da und zieht den Hut auch voll auf. Ich habe schlicht und ergreifend angelegt und dass alle PMs, die geschrieben werden, sozusagen für jedermann offen sind, wusste ich nicht. Könnte ich jetzt auch noch 5 weitere Sätze zu sagen, aber brauche ich nicht, weil es wird in Zukunft nicht wieder vorkommen. Er muss ja auch nicht für jedermann sein, sondern für die Mitglieder, die da in der PET-Gruppe angemeldet sind. Da weiß ich schlicht und ergreifend nicht, wie ich das hätte machen können. Ich habe aber, wie gesagt, ist auch wurscht, kommt nicht wieder vor. Kann ich dir ganz kurz sagen, du kannst das Ganze einfach auf Non-Public stellen, oben unter dem Pet-Access. Dann können nur die Leute drauf zugreifen, die in der AGÖA angemeldet sind. Das ist sowieso ja erstmal Non-Public, wenn man es anlegt. Es ist ja privat, also man muss dann eigentlich gar nichts machen. Ja, aber da hat mir jemand gesagt, damit überhaupt jemand das sehen kann, muss ich es auf Public setzen. Nee, das stimmt nicht. Also Public ist, das ist wirklich jeder, der die URL hat und anklickt, sehen kann. Was wir nochmal gucken könnten, ist, ob wie groß unsere Pet-Gruppe eigentlich mittlerweile ist von den Nutzern her. Ich glaube, ich bin da nicht Admin. Ich weiß nicht, ob ich nachsehen kann, ob wir da noch sehr viele Karteileichen drin haben, sodass es auch wieder ein größerer Kreis ist. Aber solange da eigentlich wirklich nur AG-Mitglieder angemeldet sind, können dies dann alle lesen, wenn es auf Private steht und sie sich eingeloggt haben mit ihren Daten. Ist jemand da, der Pet-Admin ist? Ich bin's auch nicht. Ich glaube, ich bin Pet-Admin. Warte mal. Das erschien irgendwann so ganz plötzlich bei mir. Da ist eine verdammt lange Latte an Leuten drin. Das wäre dann ja was für die To-Do-Liste, das mal abzugleichen. Ich weiß nicht, irgendjemand wollte sich nochmal darum kümmern, die Karteileichen rauszuschmeißen. Also wenn das passiert ist, dass dann da... man kann die ja ganz einfach rauskicken als Admin. Genau. Müssten wir ja nur einfach ankündigen über die Mailingliste, weil wenn man Leute einfach rauskickt, das haben wir ja gelernt, gibt das meistens heftige Nachfragen. Ja. Das Wiki sollte aber da aktuell sein jetzt, nach den letzten Beschwerden. Gut. Zu dem Thema, warum es dann auf Passwort geschützt geblieben ist. Wenn man einmal das Passwort eingegeben hat, wird man dazu nie wieder aufgefordert und von daher haben wir das einfach nicht mehr mitbekommen, dass da noch ein Passwort drauf ist. Warum das nicht über die Liste gegangen ist, weil wir... wie Hulara schon geschrieben hat, dass schnell rausgehen sollte, was dann nicht geklappt hat und wir uns vorher ja letzte Woche abgesprochen hatten, wer mitarbeitet und sich dann auch noch am Samstag trifft. Und die Leute haben das dann fertig gemacht. Können wir aber beim nächsten Mal dann auch wieder über die Mailingliste kippen. Noch Fragen dazu? Relive-Treffen AGÖA, 4.1. Uhrzeit? Kommt noch. Da sind wir doch noch gar nicht. Weil ihr da gerade drüber gesprochen habt, oder? Nee. Wir haben über die letzte PM gesprochen. Sorry. Gut, dann kommen wir zum Presse-Request-Tracker. Ich habe eben reingeschaut. In der letzten Zeit ist nichts gekommen, was wirklich relevant war, meine ich. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich kriege die auch aufs Handy weitergeleitet. Möchte mich da jemand korrigieren? Gut. Kommen wir zu Social Media. Da ist, glaube ich, auch gerade keiner von anwesend von dem Team. Gut, dann kann ich sagen, es wurden in den letzten Tagen auf jeden Fall immer ein bisschen was gepostet auf Facebook und auf Twitter. Gerade vom CCC-Kongress sind einige Tweets abgesetzt worden, die dann passend zum Datenschutz waren. Ich schätze mal, das war der Lukas, aber genau weiß ich es nicht. Mehr ist da gerade auch nicht zuzusagen von meiner Seite. Fragen dazu? Und da wir jetzt schon eine größere Runde wieder sind im Mumble, poste ich nochmal den Pet-Link. Er ist jetzt links in der Timeline. Oder auch Mumble-Chat genannt. Kommen wir zur Webseite NRW. Da ist auch keiner von da, wenn ich das richtig sehe. Oder? Schreit jemand? Ja, dann kann ich sagen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich ein, zwei Bundes-PMs auf die Webseite gesetzt, damit dort was passiert. Unsere PM von der Demo in Dortmund raufgegangen ist und ein Blogbeitrag vom Vorstand zum Mindestlohn. Die habe ich dann da drauf gestellt. Die Demo in Dortmund PM, die ist in einem Pad, das hat einen Passwortschutz und sowas habe ich noch nie erlebt. Hat das einen Hintergrund? Wer kann das erklären? Waren wir eben schon. Okay, sorry, weil das ja gerade drüber gesprochen wurde. Steht im Pad. Ah, okay, ich lese es mir mal durch, danke. Dann bin ich ja zu spät gekommen. Kannst du alles nachholen hinterher? Nee, dann hattet ihr ja auch die Mitglieder zu oder Abgänge schon. Insofern warte ich dann bis zum nächsten Mal. Möchtest du austreten? Dann ist ja gut, dass wir da schon drüber weg sind. Dann können wir mit Herrn Bund BPT noch überreden, das nicht zu tun. Dann kann ja da nochmal drüber schlafen, bis nächstes Jahr. Genau. Kommen wir zum Krähennest. Beim Krähennest hat es eine Sitzung gegeben, die Bernd Pirat angeregt hat, wo er dann leider aus Krankheitsgründen nicht dabei sein konnte. Und von daher wussten die meisten anderen nicht, was er da jetzt eigentlich wollte. Und wir haben aber einiges besprochen und auch in ein Pad geschrieben. Das Protokoll habe ich auch über die AGÖA-Liste geschickt. Genau. Mir ging es darum, mal ein bisschen was Organisatorisches zu klären. Werde ich auch dann für nächste Woche nach dem PPT nochmal einen Termin ansetzen, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen, wenn ich gesund bin. Vielleicht auch ganz gut, das nach dem 4.1. zu machen. Das war alles schon mal. Es gibt von einem Nebelhornradius, was im Krähennest gelandet. Und zwar Information Superiority, hier mein Englisch. Der NSS-Kanal und seine Folgen war im Dick Blengel eine 90-minütige Sitzung. Wir haben einen Podcast zu der Sache mit dem Kirchenfonds gemacht, mit dem hat der X-Atobi gemacht, mit dem Jens Ballerstedt. Dann habe ich gestern noch mit Bruno ein verdammt lang gewordenes halbstündiges Interview zu TTIP gemacht. Da wird auch aufgerufen, Fragen zu dem, was dort vorgestellt ist, an das Krähennest zu schicken. Könnt ihr euch ja nochmal anhören, um Werbung zu machen. Habe ich aber auch über die Mailinglisten geschickt. Da findet ihr auch den Link zu den TTIP-Videos, was ich eben erwähnt habe. So, Nebelhorn-Piratenradio. Da schreibt der Harald, also wird er dort auch vorstellen. Ich glaube, war das, was du gerade genannt hattest, hatte ich nur im falschen Rubrik. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das bei letztem schon gesagt habe oder ob das danach war. Wir hatten so RedTube-Sache, als wir das, was im Nebelhorn-Radio gelaufen ist, ins Screennest gestellt haben, über 3 Tage verteilt über 11.000 Zugriffe. Im Radio waren auch sehr viele dabei, ist also gut angekommen. Kommen wir zum Kompass. Oder nee, Blödsinn, Nebelhorn. Möchtest du dazu was sagen, Harald? Nee, ich schreibe jetzt nur das gerade rein und Wutze hatte das ja auch schon berichtet, dass eben speziell die RedTube-Geschichte sehr viel Resonanz gehabt hat, dass sogar sein Server dabei an die Grenzen gestoßen ist und er jetzt halt für die Zukunft das noch anders strukturieren wird, damit er auch Zugriffe von deutlich über 10.000 User dann verarbeiten kann. Ja, ich hatte mitbekommen, wenn es noch klappt, dann gibt es vielleicht nochmal einen Nebelhorn-Radio mit ein paar Kandidaten zum EU-Parlament drin. Aber ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist. Wahrscheinlich noch nicht so weit, weil er muss ja erstmal abwarten, wer Kandidat wird. Und da müssen die Leute zustimmen, da mitzumachen. Also Kandidaturkandidaten, ne? Also die stehen ja jetzt schon alle fest. Ach so, Kandidaturkandidaten, alles klar. Also es geht um noch vor dem BBT. Aber das wird er dann wahrscheinlich rumschicken oder was, keine Ahnung. Gut, noch Fragen dazu? Dann kommen wir zum Kompass. Ist jemand vom Kompass anwesend? Auch das ist nicht der Fall. Wir hatten bei der letzten Sitzung gesagt, dass Sammy sich kümmert, da den Kontakt wieder aufzunehmen. Aber da Sammy heute auch nicht da ist, wird das wahrscheinlich heute keine Informationen geben. Dann kommen wir zu Flyer und Print. Region und Analyse, da stand letztes Mal auch schon drin, das war von Uwe. Das hatten wir, glaube ich, gesagt, steht nicht im Protokoll, dass wir da gucken, dass wir das nach dem Real Life Treffen ordentlich in Betrieb nehmen, oder wie war das? Ja, ich glaube, es gab immer so ein paar Vorschläge, dass Leute schon mal sagten, ja, ich habe was gemacht. Achim hatte ja mal ein bisschen Facebook und Co-Analysen gemacht und so. Vielleicht muss man da einfach nochmal drüber sprechen. Sorry, ich bin ein bisschen verschnupft gerade. Kein Problem, kann ich nachvollziehen. Gut, dann würde ich sagen, warten wir da erstmal den 4.1. ab, was da kommt. Somit sind die Punkte Flyer, Region und Analyse abgehandelt, wenn nicht jemand Fragen dazu hat. Gut, dann kommen wir zum Monitoring, Termin, Scouting. Machen wir auch nach dem 4.1. Genau. Und da war die Information vom letzten Mal, dass es da im Bund einen Kalender gibt und wir uns da anheften wollen. Da wollte ich eigentlich dieses Wochenende was gemacht haben, aber da ich da flach gelegen habe, bin ich da auch nicht zugekommen, bleiben mir das tut. Kommen wir zum Punkt Anfragen AKs, AGs. Da hat es letzte Woche die Anfrage vom Andi NRW gegeben, ob wir mal wieder was zur Drogenpolitik machen wollen. Was ein bisschen schwierig war, weil das Ganze Bundespolitik ist. Und ich hatte jetzt nochmal mit ihm gesprochen und im Prinzip ist er wohl ein bisschen frustriert, oder die Drogenpolitik frustriert, dass bei der Bundesebene nichts kommt. Und von daher will er sich da erstmal zurückhalten, bis das wieder läuft. Aber das soll halt auch befeuert werden, sobald wir uns strukturiert haben im Januar, Anfang Januar, dass wir da auf die AKs und AGs zulaufen. Ich habe auch schon eine Liste von der AG-Struktur bekommen, bringe ich am 4. mit, über die Übersicht AKs, AGs und die Mailinglisten. Die haben angefangen, das zu verifizieren, sind aber noch nicht ganz durch, von daher ist es eine vorläufige Liste, aber da haben wir schon mal zumindest eine Arbeitsgrundlage. So, Veranstaltung. Beziehungsweise noch Fragen zu Anfragen, Akasa Gs. Ja, ich bin vom AK Kulmf NRW. Kann man da einfach Blogbeiträge bei euch einstellen oder wie stellt ihr euch das vor? Im Prinzip wollen wir da am 4.1. noch drüber reden, aber wenn ihr vom AK irgendwas habt, was für NRW halt interessant ist, sei es Vorschlag für eine PM, sei es ein Blogbeitrag, etc., dann im Prinzip uns ansprechen, dann gucken wir, was da kommt, oder wir reden halt drüber und dann gucken wir, was wir damit machen. Also wärst du jetzt genau zu diesem Punkt genau richtig in dieser Sitzung. Anja, so. welcher AK? Kulmf. Kult. Cool. Ich war Umweltschutz, Umweltschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Naturschutz und K. Und Tierschutz. Klima. Ja, also Klima. Wenn ihr irgendwelche aktuellen Anlässe habt, wenn, keine Ahnung, wieder mal Welttag des so und so ist oder es gerade irgendein Problem gibt, was auch durch die Medien geht oder so, freuen wir uns total, wenn ihr dann auf uns zukommt, weil wir natürlich die ganzen Einzelthemen nicht so gut im Blick haben und dann ja auf die Zuträge aus den einzelnen Arbeitskreisen angewiesen sind. Ja gut, rege ich das bei uns mal an und wir reichen ja auch immer über die Fraktion Anträge im Landtag ein. Das können wir dann auch über das Portal publik machen. Finde ich gut. Ja, also das finde ich, kann man auch dann klasse nochmal erwähnen, wenn da jetzt was eingereicht wird von den Piraten oder gar heiß debattiert oder man sogar irgendwas erreicht. Also das haben wir in der Vergangenheit ja leider auch ziemlich strikt getrennt, aber fände ich nett, auch auf der Landesseite dann mal darauf hinzuweisen, dass da was passiert. Ja, gerne. Komme ich auf euch zu demnächst, ja? Ist das dieser AK, den ich jetzt gerade hier in den Chat gepostet habe? Moment. Ja, okay. Sieht danach aus. Kann man wirklich schlecht sprechen, die Buchstaben. Ja, aber so heißt der Ausschuss im Landtag auch und danach haben wir uns benannt. Wir haben ja, waren vorher der AK Tierschutz und haben uns zusammengetan mit dem anderen AK Umwelt und Landwirtschaft, damit wir themenübergreifender arbeiten können. Ja, ist okay. Seit 30.07. ist das so. Tag der politischen Arbeit nicht vergessen. Komplette Veranstaltung. Oder meinst du jetzt für den AK? Ich meinte jetzt Weltkrater. Ja, nee, ich bin da, auf jeden Fall. Jovako? Ja. Podcast. Ja, auch noch, ja. Wann? Warte mal, du Schatz? Nee. Darf ich gleich im Anschluss der Sitzung noch 10 Minuten Podcast mit Vako machen? Natürlich nein. Nee, heute nicht, bitte. Ich bin müde. Ich schick dir eine Mail. Oder wir machen es auf dem WPT zwischendurch. Oder so. Gut. Nee, da darfst du nicht. Ach, verdammt. Gut. Erstmal vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, Weltkarte. Gerne. Sonst noch Fragen zu Anfragen AKs AGs? Ich sehe immer noch keinen mit den Armen winken, deswegen hüpfe ich mal weiter zu den Veranstaltungen. Entschuldigung. Haben wir die AKs eigentlich mal so angeschrieben? Gerade in Vorbereitung, oder? Genau. Okay. Ich schreibe mal, AKs werden nach dem 4.1. nochmal angeschrieben. Also insofern in Vorbereitung, dass da gerade zusammengesucht wird, wurde, was es denn so gibt und was noch aktiv ist von den Strukturleuten. Ich habe das für den Tag der politischen Arbeit auch gerade getan, also ich hätte die Liste parat. Aber können wir ja dann am 4. sprechen. Genau, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich auch die Liste von der AG-Struktur bekommen. Die können wir mal abgleichen und gucken. Dann müssen wir halt auch mal aufteilen, wer wo wen anspricht, damit das nie einer, oder vielleicht macht es auch einer, müssen wir mal gucken. Dafür treffen wir uns ja am 4. Veranstaltung, TDPA. Überraschung. Ja, eine PM, ich weiß nicht, wann macht man die, eine Woche vorher oder 14 Tage vorher? Wenn ihr eine PM machen wollt, würde ich sagen, kommt auch noch, ob ihr Presse einladen wollt oder nicht. Weil die Presse würde ich ein bisschen eher einladen, damit die Zeit haben zu planen. Und die PM, wenn für die interessierten Bürger, würde ich dann eine Woche vorher oder 5 Tage vorher machen. Was ist das Ziel der PM, die du ansprichst? Vako? Ja, einfach das Ankündigen, dass sich da NRW-weit Piraten treffen und einen Tag der politischen Arbeit machen. Irgendeiner hatte sich doch kurioserweise beschwert aus Düsseldorf, dass wir zur KMV keine Einladungs-PM rausgeschickt haben. Zur AV, ja, zur Wahl der Direktkandidaten. Da wäre ja glatt die Rheinische Post gekommen, hätten sie es vorher gewusst. Ja, ist das eine Veranstaltung, ich war an diesem Tag der politischen Arbeit noch nie dabei, ist das eine Veranstaltung, wo man, wo die Presse dabei sein soll und wo jeder Bürger dabei sein soll, oder wer ist Ansprechpartner, wen möchten wir im Vorfeld darauf aufmerksam machen, mit welchem Ziel? Also die Veranstaltung ist öffentlich, das heißt, es kann jeder kommen und sich informieren. Ich würde jetzt sagen, Presse ist very welcome, aber war, glaube ich, bisher eigentlich nie dabei, oder? Also Bürger waren ja auch immer eingeladen. Faktisch hatte ich letztes Mal so den Eindruck, liefen dann doch nur Piraten rum. Aber es ist schon eine nette Veranstaltung. Also jetzt nicht so irgendwie Fetzen fliegen oder so, sondern wo dann in einzelnen Gruppen thematisch sich ausgetauscht wird, was so gemacht wurde oder thematisch diskutiert wird. Also bei dem legendären, sehr kurzfristig vorbereiteten TDPA in Köln waren sowohl Gäste dabei wie auch Presse. Ja, beim letzten in Düsseldorf war keine Presse dabei, trotz PM. Ja, okay, dann zweistufig, wie der Bernd schon sagt, ungefähr 3 Wochen vorher an die relevanten Redaktionen eine Einladung schicken, dass man sie gerne dabei haben möchte, und eine PM, 14 Tage vorher ist nicht verkehrt, 10 Tage vorher reicht eigentlich auch, aber dann eher an, glaube ich, die lokale, maximal regionale, weil da landesweit zu weit rumzuschicken, weiß ich nicht, ob das unbedingt Sinn macht. Da wären wir dann auch an dem bei dem Punkt Presseverteiler, weil im Moment wird alles mit einer Liste geschickt, die so irgendwie nicht richtig sinnvoll ist. Ich vertraue da voll auf eure Erfahrung. Ich habe keine Ahnung. Also wie wir es gemacht hatten, war halt in der Regel dann 2 Wochen vorher eine Einladung und dann ein paar Tage vorher nochmal als PM. Weil das dann entweder dann ein Abdruck geht, weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber halt auch die Leute, die von uns intern PMs abonniert haben, beziehungsweise auf die Seite gucken, wo ja PMs veröffentlicht werden, dann selber daran erinnert werden dadurch. Also quasi auch die PM ja nach innen wirken, die Mitglieder direkt, ohne über den Umweg Presse zu gehen. Wir können natürlich das auch so machen, dass wir da einen Blogpost dann drauf machen, 3 Tage vorher einfach auf die Seite. Also eine PM für ihn, eine Kommunikation rauszugeben, halte ich für einen Treppenwitz. Naja, der Effekt ist ja der, da wir ja immer die PMs auch auf der Startseite der NRW-Homepage hatten, ist dieser Effekt ja automatisch passiert quasi. Natürlich nicht das als Ziel, sondern als Nebeneffekt. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, dass wir jetzt eher dann PMs nur im PM-Bereich veröffentlichen und dafür auf der Startseite das ein bisschen griffiger umformulieren als Blogpost für die Mitglieder. Sollte ja eigentlich sowieso, also das PM-Format ist ja eigentlich nicht für auf den Blog. Das ist eine Frage so ein bisschen der Zeit, ne? Also der des Aufwandes. Ja, ging mir eben auch schon durch den Kopf, dass wir nochmal versuchen sollten, jetzt einen Hut zu verteilen für die Website. Als jemand sagte, dass er schon was gemacht hatte die letzten Tage, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Bernd, warst du das? Genau. Hättest du da auch Lust oder Kapazitäten? Das machen so viele irgendwie mal ein bisschen was, aber steht nicht so einer dahinter, der das irgendwie koordiniert oder so? Ich sag mal, koordinieren, schwierig. Ich habe halt immer jetzt die Sachen, die geschrieben worden sind, aufgestellt, damit ein bisschen Bewegung da drin ist. Damit halt auch tagesaktuelle Dinge da stehen. Müssen wir auch gucken, wen wir dafür haben. Und ich meine, da gibt's auch einen, der McMartin, der dafür so den Hut auf hat. Aber das weiß der Paki besser, weil der da auch in der Dings mit drin ist, in der Gruppe. Ja, für die Technik glaube ich mehr, also mit den Plugins und so und was dahinter steht mit WordPress, wo man dran rumfrickeln muss. Aber ob der inhaltlich mal was gemacht hat oder in letzter Zeit gemacht hat, weiß ich nicht. Also McMartin jetzt. Nee, ich glaube, der ist auch nur Technik. Aber lass uns das auch für den 4. mitnehmen, weil da erzähle ich gleich noch was zu. Ja. Wann ist der Tag der politischen Arbeit nochmal, Vaku? Der 25. steht ja dafür, doofe. ja, die Frage, wie machen wir es? 3 Wochen vorher Presse einladen, 10 Tage vorher die Einladungs-PM verschicken? Oder wann habt ihr eure Slots da voll? Wann habt ihr da Deadline für Call for Papers? Die Slots voll und die endgültige Einteilung haben wir wahrscheinlich so 3-4 Tage vorher. Also wir drucken das ja dann auch nochmal als kleines Zettelchen aus. Das erfolgt dann wahrscheinlich am Donnerstag davor. Bis dahin müssen wir schieben. Wir wissen noch nicht, wie die Slots ankommen, wie viele Teilnehmer sie haben, in welche Räume wir sie packen und so weiter. Ist halt alles sehr kurzfristig dieses Mal. Ja, geht halt nur darum, dass man in der PM vielleicht auch mal reinschreibt, welche Themen zum Beispiel oder welche Gruppen sich treffen. damit die Leute auch wissen, warum sie kommen. Also damit sie nicht einfach wissen, da treffen sich Piraten und reden, sondern die reden auch über das, das, das und das. Ja, wir können auch mit in unseren MDLs prahlen, die sich da angemeldet haben. Ja, wenn, warum nicht? Wenn diese Liste mit den AGs dann da ist oder AKs, kann man ja schon mal grob anfragen, wer denn gedenkt, da was zu machen. Also für eine genaue zeitliche Reihenfolge oder so kann man ja dann auch noch auf eine Page verweisen. Aber wer da ungefähr vorhat, was zu machen, das ist, glaube ich, schon einigermaßen früh klar, oder? Naja, wird schwierig. Also, die Fraktion ist jetzt gerade nochmal angefragt worden, ob sie auch nicht selber Slots belegen wollen. Die Pico haben wir gerade nochmal angefragt. Die AKs und AGs wissen das eigentlich schon länger. Da ist aber auch noch nicht so viel gekommen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen eintrödelt. Also ich glaube, man sollte bis 14 Tage vorher warten, um wirklich was Handfestes sagen zu können zum Inhalt. Ja, ich denke auch, wenn sich das ein bisschen kristallisiert, gibt es wahrscheinlich 2-3 AKs, wo man auch erwarten kann, dass da wirklich was passiert. Und dann stellen wir die eben besonders vor und dann macht das gegebenenfalls auch Sinn, für einen Pressevertreter bei dem einen oder anderen mit dabei zu sein, wie dort sich eben die Diskussion entwickelt dann. Ja, vielleicht weiß ich ja am 4. auch schon ein bisschen mehr. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann halt mal fest, 3 Wochen vorher Presse einladen und ich sag mal 5 bis 10 Tage vorher PM, je nachdem wann das Programm steht. Gut, dann haben wir jetzt nächstes Wochenende, warum trägst du jetzt den TDPA unter Januar ein, sondern nicht unter den Veranstaltungen, die anstehen? Oder und? Weil es auch ein Termin ist, der stand vorher da und ich habe es nach oben gezogen, nachdem du es bei Veranstaltung angesprochen hast. Okay. Wir haben BPT anstehen. Soweit ich weiß, haben wir da bis auf unser eigenes Treffen nichts, es sei denn, die SG-Presse kommt noch auf uns zu und fragt nach Hilfe. Ob das passieren wird, weiß ich nicht so genau. So unwahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen. Gut, hat noch sonst jemand Veranstaltungen für den Januar oder Februar, die wir im Auge behalten müssen? Gut, ich auch nicht, dann schließe ich den Punkt mal an dieser Stelle ab. Kommen wir zum Punkt BPTAV 14.1. Ja, zum BPT selber habe ich jetzt, wie gerade schon gesagt, keine Infos, ob wir da angefragt werden oder nicht. Ansonsten, ja, hat nicht gerade irgendjemand was gesagt? War ein Vogel. Okay. Von daher ist da das Real-Life-Treffen von uns wichtig. Wann das genau stattfindet, kann ich noch nicht sagen, weil da ist gerade erst Planungssitzung, oder besser gesagt Orga-Sitzung. Ich habe da den Johannes gebeten, mir mitzuteilen, wenn er, sobald er weiß, wann wir wo den Raum kriegen. Ich habe gesagt, schön, wir sind uns nachmittags einplanen. Und habe mal für 10 bis 20 Leute reserviert. Der Raum, soweit ich weiß, ist ein bisschen größer, selbst wenn wir einen größeren Anlauf kriegen, dass wir uns da treffen können. Ich würde da auch morgen nochmal über die Mailingliste darauf hinweisen, sobald ich den Termin habe. Ich muss dann auch noch abklären, ob wir da Beamer haben oder sonst irgendwas. Werde ich aber dann heute Abend alles erfragen. In der Orga-Sitzung wurde gesagt, es gibt keine Räume, wobei am 4. kann das natürlich sein, oder dann ist er am Samstag. Nee, Samstag ist das obere Foyer auf jeden Fall noch frei, wo man was machen kann. Ja, wie gesagt, da warte ich noch auf Rückmeldung. Da werde ich morgen über die Mailingliste informieren. Sollte das auch da vor Ort im Raum nicht klappen, werde ich gucken, ob ich kurzfristig noch innerhalb von Bochum was organisiert kriege. Dann müssen wir dafür den BPT verlassen. Aber das schauen wir mal. Ja, wir wollen über Struktur reden. Es gab ja auch schon ein Treffen von der Pressesprechergruppe. Da haben wir uns auch so ein bisschen darüber unterhalten und haben auch schon mal so ein kleines Brainstorming für uns gemacht. Ich habe das in einem Pad zusammengeschrieben. Da muss ich aber noch was dran ergänzen. So als Diskussionsgrundlage. Jetzt nicht, dass das fertig ist, sondern wirklich nur basiert auch auf der Struktur, die wir momentan haben. Einfach nur so mal ein bisschen festgeschrieben. Damit wir das mal festgeschrieben haben, da können wir am 4. drüber reden. Schicke ich auch morgen oder spätestens übermorgen über die Mailingliste, wenn ich da nochmal drüber gegangen bin. Dass man anhand der Punkte halt diskutieren kann. Und wenn ich das über die Liste geschrieben habe, dann halt auch die Bitte an euch, das zu ergänzen, Anmerkungen reinzuschreiben und so weiter und so fort. Da ist dann auch drin die Gliederung der Teams und wie wir mit den Teams in Zukunft umgehen und auch gucken, wer da welche Hüte aufsetzt. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir zurzeit keinen Pressesprecher haben, weil wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das direkt mit dem Pressesprecher machen können, einen Guss hinkriegen. So könnte es dann natürlich sein, wenn ein neuer Pressesprecher kommt, dass wir nochmal drüber sprechen müssen. Aber das müssen wir dann abwarten, wenn der Larve ausgeschrieben hat und wer sich dann bewirbt und wer da kommt. Fragen dazu. Ihr dürft gerne was fragen. Ihr dürft auch meckern. Hört ihr mich noch? Du bist doof. Ja. Ja. Gemeckert wird an anderer Stelle genug, da muss hier nicht hier auch noch gemeckert werden. Ich finde es halt einfach nur verdächtig ruhig momentan. Die sind wahrscheinlich alle noch platt vom Weihnachten, ja? Von dem ganzen Piratenkram, der schon wieder los ist hier. Aber wir hören ja zu und pöbeln, wenn wir Kritik üben wollen. Gut, hat sonst noch jemand was zu dem BPT von euch? Dann wünsche ich an dieser Stelle schon mal, dass ihr es ohne Piratengrippe überlebt und dass es ein schöner BPT wird. Da mache ich mir keine Sorgen, er ist ja in Bochum. Du bist raus. Okay. Okay, kommen wir zu Termineaktionen. Ja, hat jemand was? Weil ich habe momentan nichts auf den Schirm, bis auf TTIP, was beim Bund läuft. Im Moment nichts, nee. Ja, ist ruhige Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass das ab Januar dann wieder mehr wird. Gut. Ist bezüglich TTIP schon irgendeine größere Veranstaltung geplant? Jetzt am BPT soll parallel dem Aufstellungsversammlung BPT sich noch eine Gruppe treffen, die sich zu diesem Thema einarbeitet. Selbst, ja. Das bin ich selbst, genau. Du bist die Gruppe? Du alleine? Ich bin die Gruppe. Schön. Nee, aber das ist wohl schwieriger. Also wir haben keinen richtigen Raum bekommen, von daher wird es nur ein kleines Treffen werden, um sich zu vernetzen und im Frühjahr soll es dann mit Bruno und unterstützt auch mit Budget vom Bufo ein größeres Treffen geben. Also okay, ich hab gehört, dass am 29. schon wieder irgendein internationaler Tag der Privatsphäre oder so ist, also kann sein, dass da schon wieder das nächste ansteht, aber ich weiß nichts Genaueres. Okay. Ja, es ist ein IDP14. Da wird auch zu Demos aufgerufen. Das hatte ich auch schon dem Vorstand vor die Füße geworfen und habe gefragt, ob da irgendwas zentral organisiert wird und habe da bisher noch keine Rückmeldung von. Ja, dann müssen wir dahinter bleiben. Das ist am 1. Februar? Genau, das war's. 1. Februar ist der IDP14. Aber lass uns noch kurz bei TTIP bleiben. Wie gesagt, ich habe eben schon auf den Podcast hingewiesen und dass ihr Fragen stellen könnt. Weil ich mich am BPT mit Bruno und Joachim nochmal zusammensetze und da auch noch einen Podcast mache, wo halt diese Fragen auch gestellt werden sollen. Es gibt ein internationales Bündnis, das sich gerade formiert, aus den ganzen NGOs und Parteien und so. Da ist Bruno der Beauftragte von Bund. Der hat eine offizielle Beauftragung vom Vorstand, soweit ich das mitbekommen habe. Und der arbeitet da auch an dieser Vernetzung. Und es gibt halt dieses Treffen dieser Gruppe. Und da ist momentan alles ruhig und wird vorbereitet. Wie gesagt, die Videos sind jetzt online gegangen. Die konnten wir gestern vom Krenest als erster präsentieren quasi. Wenn ihr euch das angucken wollt, was ich eben schon gesagt habe, stoptip.wordpress.com. Gibt noch irgendwann eine andere Adresse, aber die steht noch nicht. Habe ich auch über die Mailingliste geschickt, glaube ich. Bleibe ich aber auch dran. Weil ich gesagt habe, ich mache mindestens mit Joachim jetzt öfters dann Aufnahmen dazu, wenn immer neue Sachen rauskommen und von daher werde ich dann dazu auch berichten hier, was ich weiß. Noch jemand Anmerkung zu TTIP? Also ich hatte gerade mal reingepostet, im Gegensatz zu den ACTA-Sachen ist es so, dass sich die EU ziemlich wehrt gegen viele von den Vorwürfen. Vor ein paar Tagen ist da dieses PDF mit einigen Links dazu irgendwie rausgekommen von den. Ja, genau. Also das ist zum einen geleakt worden, Strategie für eine Medienkampagne, um das Ganze, ich sag mal, in Anführungsstrichen wirklich zu verkaufen, um die Leute zu überzeugen. Und das ist wohl jetzt letztens rausgekommen, warte mal, ich habe den Zettel hier noch liegen, Sekunde, ein sogenanntes regulatorische Kooperation. Das ist wohl das Heißeste, was rausgekommen ist. Das bedeutet im Prinzip, dass Gesetzesentwürfe, bevor sie überhaupt an die Öffentlichkeit gehen, beziehungsweise in die Gremien gehen, erstmal den Konzern vorgelegt werden und sie dann ihren Senf dazu geben können und sagen können, ob sie das toll finden oder nicht und das damit sogar teilweise abschießen können, bevor das überhaupt in den demokratischen Prozess reingegangen ist. Das ist schon passiert, ne? In Hamburg ist das schon passiert. Die Grünen wollten eine Gesetzesinitiative einbringen und dann hat Vattenfall Karte von Investitionsschutzabkommen gezogen und gedroht, 1 Milliarde Schadensersatz zu verklagen. Und dann hat Hamburg davon abgesehen, dieses Gesetz einzuführen. Schon an mehreren Stellen passiert sowas. Genau, wie gesagt, hört euch den Podcast an, schreibt Fragen dazu. Ist auf jeden Fall, also wenn ich davon was höre oder was Neues höre, wird mir nur noch übler. Das ist ganz, ganz böse, dieses TTIP. Das TTIP wäre das Ende der Demokratie, ganz knapp gesagt. Ja. Ja, dann ist Demokratie nur noch Feigenblatt sozusagen. Ja, die Konzerne können quasi nach Lust und Laune klagen müssen sie ja nicht mal, wenn da dieses Dreiergremium dann die Entscheidung trifft. Aber gut, das ist kein Thema für die AGOA, aber das Ding, das kann echt alles irgendwie kippen, was hier an Verbraucherschutz und sonstigen Rechten da ist. Ja, wenn die Staaten selbst so doof sind, das abzuschließen, ne? Sich selbst verpflichten. Ja, wer sind denn die Schatten? Aber wie gesagt, ja, ist kein Thema für die AGOA, ne? Ja. Genau. Nee, die wir wählen, aber auch ist noch, wir wählen die nicht. Egal. Das können wir wirklich mal an einer anderen Stelle diskutieren. Das ist wirklich starker Tobak. IDP 14.1 ist das nächste Punkt, habe ich gerade schon gesagt. Ich hatte den Vorstand gefragt, ob das zentral organisiert wird. Was heißt organisiert? Aber ob es da irgendeine Koordination gibt, ob da von der Landespresse was kommt oder ob das die KVs alleine machen. Ich werde da auf jeden Fall spätestens am 4.1. nochmal nachhaken, wenn wir uns treffen. Also geht einfach nur drum, damit wir Bescheid wissen, wo wir tätig werden müssen und wie wir tätig werden müssen. Könnte mal jemand sagen, was IDP auf ganz lang Deutsch besagt? International Day of Privacy. Das war cooles Deutsch, Bernd. Ja, mit dem Deutsch bin ich schon zufrieden. Also, das Kuriose am IDP, den hatten wir ja 13 auch schon. Den hatten wir dieses Jahr, ich glaube, 4-mal. Ja, der kommt mehrmals. Ja, mit Recht. Und nachlassende Begeisterung. Obwohl, ich weiß nicht, ob es nachlassend ist, aber es ist schon so ein bisschen der, schon wieder Effekt. Also, wäre vielleicht auch cool, im Vorfeld mal zu gucken, wie viele da auf einen zukommen. Ich weiß nicht, inwieweit das schon feststeht oder wie das letztes Mal gelaufen ist. Naja, der kommt, glaube ich, soweit ich weiß, aus dem Anonymous-Umkreis und die setzen den an, wie sie selber gerade meinen, dass der einzusetzen ist. Also sagt dann irgendeiner, wir machen nochmal einen an dem und dem Tag und dann ist in 2 Monaten, seht zu. So habe ich es zumindest mitbekommen. Ja, also in Düsseldorf ist es so, dass halt der Chaos Computer Club dann auch meistens dazu eine Demo anmeldet. Dann habe ich noch einen. Unsere Flughafenaktion wird kopiert. Es gibt eine Twitter-Seite oder Nutzer, der sich Edward Snowden nennt. Der ruft dazu auf. Ich muss gerade mal nachschauen, muss genau Datum rauszugehen. Nee, Datum ist Freitag, jetzt Freitag. Diese Flughafenaktion nochmal zu machen. Also sprich, Welcome Snowden oder was meinst genau. du? Genau. Da habe ich dann auch schon mal Kontakt gesucht. Weil da kam dann die Anfrage von Christoph vom Social Media Team. Machen wir da was? Bewerben wir da was oder nicht? Dann habe ich da angefragt, wie das aussieht und wer auch immer dahinter steckt, ich weiß es nicht, sagt halt keine Parteien, auch bitte keine Ankündigungs-PM, also es soll überhaupt keine Parteifarbe dabei sein, weil es sollen einfach die Menschen sein und deswegen hat er halt dann gesagt, bitte abzusehen davon, da einen offiziellen Aufruf zur Teilnahme zu machen. Nur falls euch das über den Weg läuft, dass ihr da Bescheid wisst. Also es hat dann nichts mit uns zu tun? Nee, das ist irgendein Mensch, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob der zu einer Partei gehört, zu einer NGO oder was auch immer, auf jeden Fall, der ruft dazu auf, das zu machen und dann es auch weltweit zu machen an einem Tag. Ne, also, nur damit ihr Bescheid. Also ich hatte dann aus Übermut, ich bin da drüber gestolpert, hab dann gesagt, ja klar, nehme ich teil, und hab dann aus Übermut da gepostet, yeah, let's do it again, und hab unser Video da gepostet und dann gab da sofort Aufruhr, weil da das Greennest-Logo vorne dran ist. Da habe ich gesagt, nee, Jungs, die Aktion ist schon gelaufen, das hat damit nichts zu tun, ich habe das nur zur Motivation gepostet und ne, also habe ich mich schon fast in die Nesseln gesetzt. Nur damit ihr das wisst, falls da irgendeiner kommt und anfragt oder was auch immer. oder halt auch irgendeiner, der darüber stolpert, anfragt, machen wir da was oder twittern dazu was, damit ihr da eine ordentliche Antwort geben könnt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Paki wollte nochmal mit dem sprechen, aber ob er das getan hat, weiß ich auch nicht. So, hat noch jemand was zu Terminaktionen? Dann kommen wir zum Punkt diesen Monat. Da der rum ist, müssten wir auf nächsten Monat gucken. Das haben wir mit den Terminaktionen gerade schon getan. Möchte noch irgendjemand was zu diesem Punkt anmerken? Gut, Januar hatten wir da stehen. Können wir nochmal den IDP rüber kopieren? Hat jemand was für den März? Oder später? Gut. Dann überspringen wir auch das oder schließen das ab. Nun kommen wir zu Sonstiges. Alles, was ich auf der... Nee, nicht ganz. Wir hatten ja schon mal über den Newsletter gesprochen. Da habe ich jetzt auch mal was zu getippt. Muss ich aber auch noch mal drüber arbeiten. Werde ich am 4.1. auch vorstellen. Da können wir auch noch mal drüber reden. Ob das möglich ist, nicht möglich ist, was auch immer. Wenn wir es am 4.1. schaffen, ansonsten machen wir es bis nächstes Mal in der Sitzung. Hat sonst noch jemand was für Sonstiges? Der Uwe wollte ja auch noch was ganz am Anfang gesagt haben, wo er noch nicht da war. Ja, ich weiß, das habe ich auch abgehakt. Es ging um die Pressemitteilung und ich hatte mich darüber geärgert. Vielleicht schreibe ich da noch mal was zu, aber für heute. Ich fasse mal in 2-3 Worte zusammen. Dass da steht, Piraten und Antifaschisten demonstrieren gegen, halte ich nicht für richtig und nicht für gut. Antifaschisten sind, es ist kein geschlossener Begriff. Die Leute, die sich selber als Antifaschisten bezeichnen, sind zu einem Teil, vielleicht sogar zum Großteil, auch eher demokratiefeindlich oder sehr anarchistisch ausgerichtet. Man hätte schreiben können, und Faschismusgegner oder sowas, weil jeder, der irgendwo als Demokrat sich irgendwo einbringt, ist sicherlich auch gegen Faschismus, aber nicht jeder Antifaschist ist ein Demokrat. Und da müssten wir meiner Meinung nach viel deutlicher aufpassen, welche Begrifflichkeiten wir wählen und uns da nicht reinziehen lassen in Leute, die sehr diffuse Begrifflichkeiten von diffusen Gruppen irgendwo pushen und ich sag mal da über Jahre und Jahrzehnte auch eine Deutungshoheit über Begriffe und quasi so nicht angemeldete Marken sich selber aufbauen und man damit irgendwo in eine Falle tappt. Und deswegen wäre ich dagegen gewesen, das so zu schreiben. Ich habe es aber, wie gesagt, nicht mitbekommen und so viel mal dazu. Möchtest du dazu was sagen, Stefan? Nee, nicht wirklich. Also würde jetzt auch, glaube ich, ziemlich weit führen und ich halte solche Wortklaubereien mit Deutungshoheit und weiß ich was. Also der eine sagt, es impliziert, dass wir keine Antifaschisten sind, wenn wir es mit Piraten und Antifaschisten nennen. Der nächste sagt, Antifaschisten sind nicht demokratisch, aber keine Ahnung, was auch immer. Sicherlich kann man jedes einzelne Wort sezieren, ob man jedes einzelne Wort sezieren muss, sei mal dahingestellt, aber da wiederhole ich mich gerne mit dem Punkt mit dem Passwortschutz. Von meiner Seite aus wird es schlicht und ergreifend nicht mehr vorkommen, infolgedessen bin ich an der Stelle auch eh raus. Geil. Bitte? Wollt ihr gerade mal was sagen? Das war jetzt, glaube ich, nicht zum Thema, oder? Hört sich nicht so an, ne? Weiß ich nicht. Ich nehme mich auch nicht, deswegen frage ich. Nee, das war nicht zum Thema, falls ihr das gehört habt. Das haben wir gehört, dein Geist. Das war was anderes. Hatte was mit Technik zu tun. Na, ich sag mal, das könnte man, wenn jemand sagt, er ist raus, auch negativ auffassen. Deswegen habe ich nachgefragt. Nee, tut mir leid. Nö, ist ja nicht schlimm. Muss lieber einmal nachfragen, bevor irgendwas im falschen Hals kommt. Genau. Marco? Ja. Protokollierst du das gerade nochmal eben? Das ist geil. Nein, das, was gesagt worden ist gerade. Von Uwe das. Genau, und das mit dem Newsletter. Das mit dem Newsletter schreibe ich eben. Ja, bitte. Gut, hat sonst noch jemand was zu Sonstiges? Der nächste Termin, abgesehen vom Real-Life-Treffen am 4.1., wäre dann der 7.1.2014, 9 Uhr, wieder hier an Ort und Stelle im Mumble. Ich möchte an dieser Stelle allen Anwesenden einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, auch den Zuhörern. Ihr werdet es wahrscheinlich erst nach dem Rutsch hören, deswegen seid ihr hoffentlich gut reingekommen und wünsche noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Und schließe die Sitzung damit um 22.08 Uhr. Auch allen einen guten Rutsch. Gleichfalls. Ebenso. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.